Über 2 Stunden beantwortete Alexis Tsipras die Fragen der Journalisten. Neben ihm seine Pressesprecherin, unter den Zuhörern sein versammeltes Kabinett. Alles ist auf einem guten Weg in Griechenland, nach den schlimmen Jahren des wirtschaftlichen Niedergangs. Das war die Botschaft des griechischen Ministerpräsidenten auf der Pressekonferenz. Bis Ende des Jahres werde seine Regierung ein wichtiges Ziel erreichen, die Reduzierung der griechischen Schuldenlast. Denn dazu hätten sich die internationalen Geldgeber verpflichtet. Die Regeln müssen eingehalten werden. Von unserer Seite haben wir die Anforderungen erfüllt. Aber jetzt müssen unsere Partner auch ihre Versprechen einlösen. Auch die jetzt anstehende Bewertung des griechischen Reformprogramms durch die Gläubiger bereitet Tsipras offenbar kein Kopfzerbrechen. Die meisten Anforderungen habe die Regierung bereits erfüllt. Die Kontrollen würden von Mal zu Mal weniger schwierig. Seine Regierung sitze fest im Sattel und es gebe keinen Grund für Neuwahlen, wie sie Tsipras Herausforderer Kyriakos Mitsotakis fordert, Chef der stärksten Oppositionspartei Nea Dimokratia. Griechenland brauche jetzt viel mehr Stabilität. Hoffnung auf den Wirtschaftsaufschwung machte Alexis Tsipras auch gestern Abend bei der Eröffnung der Konsummesse in Thessaloniki. Traditionell halten griechische Ministerpräsidenten hier eine Rede zur wirtschaftlichen Lage. Die entwickle sich jetzt in die positive Richtung, sagte Tsipras. Auch auf internationaler Bühne werde Griechenland ein immer stärkerer Akteur. Nicht nur was griechische Themen angeht, sondern auch bei der strategischen Ausrichtung Europas, bei der Überwindung der ökonomischen und strukturellen Ungleichheit, die zwischen Nord und Süd herrscht, und dabei der gescheiterten Sparpolitik ein Ende zu bereiten, die nur Armut und soziale Ausgrenzung bewirkt hat. Als Beweis für die wichtige Rolle Griechenlands führte Tsipras das Treffen der Staats- und Regierungschefs südlicher EU-Mitgliedstaaten am vergangenen Freitag in Athen an. Die Erlöse aus der Versteigerung der Fernsehlizenzen, rund 250 Millionen Euro, werde die Regierung komplett für soziale Zwecke ausgeben. Tsipras versprach tausende neue Stellen in den staatlichen Krankenhäusern, ein Schulspeisungsprogramm und mehr Kindergartenplätze. Aus Anlass der Rede hatten die Gewerkschaften zu Demonstrationen aufgerufen. Über 10.000 Menschen zogen durch die Straßen von Thessaloniki und forderten, die Politik der Regierung zu stoppen. So wurden die Zusatzrenten gekürzt und viele Steuern erhöht. Der Chef des Gewerkschaftsverbands der nordgriechischen Stadt warf Tsipras vor, mit Hilfe der Gewerkschaften Ministerpräsident geworden zu sein, aber er habe nur Lügen und Illusionen verbreitet, so Yorgos Milonas. Damit ist es jetzt vorbei. Wir werden auf die Straße gehen, solange das nötig ist, und wir werden starken Widerstand leisten. Die Leute haben gemerkt, dass sie getäuscht wurden, und sie werden mit aller Macht kämpfen. In seiner Rede am selben Ort vor 2 Jahren hatte Tsipras angekündigt, Schluss zu machen mit der Spar- und Reformpolitik der internationalen Geldgeber. Er werde die 13. Rente erhalten und die Immobiliensteuer abschaffen, versprach er unter anderem. Aber da war er noch in der Opposition.